Das Areal um die alten Gardekasernen wurde zum Kernstück der Verteidigung von Belgrad, das Hitler noch schnell zur Festung erklärt hatte. Die Verwundeten, die in unser Lazarett eingeliefert wurden, kamen ausnahmslos aus dem Osten. Die Russen verstärkten täglich ihren Druck auf Belgrad. Bei der Aufgabe von Topchider war der kommandierende General schwer verwundet worden und lag plötzlich bei uns im OP. Zwei Ärzte, fast das ganze OP-Personal, Bluttransfusion und künstliche Atmung. Es war alles vergebens. Nach dem letzten Atemzug des Kommandierenden erklärte uns ein Oberst, er brauche sofort einen Eichensarg zum Transport für die Generalsleiche, die er zum Staatsbegräbnis nach Hause geleiten müsse.